willkommen zu unserer zweiten Promi Big Brother Ausgabe. Ja, wir sind wieder für euch da, obwohl das gar nicht in meinem Vertrag stand, dass wir noch eine zweite Folge machen müssen. Aber wir hatten plötzlich Lust, eine Folge aufzunehmen und mit uns dabei ist die bezaubernde Pia. Genau. Hallo Pia, was hast du uns heute mitgebracht? Als erstes habe ich einen Tweet von @bonitotv auf Twitter. Ist das nicht Harald Schmidt? Genau, das ist Harald Schmidt. Ah, wusste ich's doch. Wenn Sie bei Twitter für Ihren Gag keinen einzigen Retweet erhalten, dann können Sie immer noch Gags für Cindy bei Promi Big Brother schreiben. Recht hat er, der alte Harald Schmidt. Was macht er jetzt eigentlich? Naja, ist doch egal. Pia, wollen wir direkt anfangen? Ja, natürlich. Also, was hat dich denn chronologisch gesehen aufgeregt? Was ist dir aufgefallen? Naja, als erstes habe ich mich natürlich richtig gefreut bei diesem Beef-Intro, wo natürlich erstmal ganz spektakulär angesagt wurde, das Experiment gerät außer Kontrolle. Ich mich schon so voller Vorfreude die Hände gerieben habe und mir dachte, jetzt passiert endlich mal was. Ein bisschen unspektakulär war dann doch der ganze Was denkt Wendler über die Ex-Porno-Darstellerin Mia Julia? Aber als Anfang nicht schlecht. Ja, vor allem einfach, es bestätigt sich ja mal wieder alles. Mia mag mal heute einfach rum, weil sie ein Sexobjekt ist. Also, man hätte sich ja vorher denken können, wenn man eine Karriere im Porno-Business anfängt, dass eventuell die Leute danach einen für ein Sexobjekt halten. Also, was meinst du? Ja, die ganze Situation wurde von ihr halt ein bisschen, ja, falsch angesehen. Der Wendler wollte ja eigentlich nur sagen, zuerst dachte ich das, jetzt denke ich das. Sie hat nur den ersten Teil gehört und ist vollkommen durchgedreht. Ich weiß nicht, vielleicht steht es auch so in ihrem Vertrag, dass sie ein bisschen rumzicken muss und ein bisschen Show macht, aber fand ich ein bisschen unnötig. Ich glaube nicht, dass sie, ja, so schlau ist und erstmal nachdenkt. Ich glaube, sie macht erstmal. Sie fängt erstmal an rumzuheulen und ich habe ja gestern Abend noch die Late Show gehört, beziehungsweise heute Morgen in der Wiederholung. Und zwar ging es auch da um Mia Magma, die macht jetzt ja eine Karriere am Ballermann. Sie singt. Vielleicht sollten wir mal das Lied einspielen. Hast du das Lied zufälligerweise gerade parat von Mia Magma? Ich weiß. Ach, ist nicht GEMA-frei. Ist nicht GEMA-frei, höre ich gerade. Ah, schade. Können wir leider nicht einspielen. Und jedenfalls singt sie im Bierkönig und rate mal, was sie macht, nachdem sie ihr Lied gesungen hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht genau. Ich würde jetzt normalerweise sagen, sie zieht sich aus, aber ja, genau das tut sie. Genau das tut sie. Sie zieht sich aus. Also, ein Sexobjekt ist sie ja gar nicht mehr, oder? Nee, die Zeiten sind vorbei. Also ich finde das echt scheiße, dass der Wendler sagt, boah, geile Titten, alles und so. Ich habe mir da auch wieder einen Satz aufgeschrieben vom Wendler. Sie beschwert sich, dass, Mia beschwert sich, dass sie oberflächliche Menschen hasst. Und der Wendler antwortet, ich finde dich süß. Also eigentlich bestätigt er genau da gerade, dass den Menschentyp, den Mia total hasst. Tja, Wendler halt. Ich finde das aber echt nicht in Ordnung von dir, dass du so über den Wendler herziehst, ja? Denn du weißt ja, der Wendler und auch Claudia Effenberg, ja? Das sind zwei, die haben in ihrem Leben schon etwas geleistet im Gegensatz zu den anderen. Das hat der Wendler ja heute auch wirklich ganz klar und deutlich gesagt. Ja. Da hast du recht. Also, ich bin als Zuhörer mich heraus wirklich genossen. Und was hat die Effenberg sonst gemacht? Okay, viele Teile im Bild-Boulevard-Teil gefüllt. Nicht, dass ich die Bild-Zeitung lese. Aber ja, da hast du schon recht. Also mehr Respekt vor Claudia Effenberg. Den haben die Zuschauer ja heute auch bewiesen. Aber dazu später. Hast du dieses schöne Bild am Anfang gesehen von Hubert K. im Morgenmantel? Ja, das wurde ja oft genug gezeigt. ja, ich war sehr begeistert. Ich wollte unbedingt mehr, aber leider, leider. Das ist dein erster Penis, oder? Ach nee, schon der zweite, ne? Gestern war ja schon Ronald Chill. Ah. Verdammt. Genau. Stell dir mal vor, du bist ein junges Mädchen, 13 Jahre alt oder so. Und das erste, was du siehst, ist in deinem Leben, ist der Penis von Hubert K. Ich meine, dabei hat man seinen Penis ja noch nicht mal so wirklich gesehen. Ich meine, beim Schill war das ja doch ein bisschen eindrucksvoller. Also jetzt nicht vom Penis an sich, sondern wie das Ganze aufbereitet wurde. Aber ich habe das Gefühl, die versuchen so in jeder Folge mindestens einen Penis zu zeigen. Bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Es werden ja auch in jeder Folge zwei Paar Brüste gezeigt. Es sind zwar immer dieselben, aber immerhin. Also... Und da freut sich natürlich direkt einer drüber, nämlich Ronald Schill, der Spanner-Schill. Ela in der Dusche und Ronald Schill steht daneben und spannt sich einen ab. Ja, aber wir haben ja auch gelernt, dass für Ela anfassen gleich anfassen ist, wie Hubert das so schön gesagt hat. Also, ich meine, sie hatte zwar einen Badeanzug an, ja. Ich meine, unten im Keller ist das vielleicht ein bisschen anders. Da hätte der Schill wirklich was zu gucken, aber ich muss sagen, mir wäre es auch ein bisschen unwohl, irgendetwas zu machen, wenn dieser Mensch im Raum ist. Ich nenne ihn jetzt ja nur noch Ständer gnadenlos. Also, ne, Ronald Schill, der Lustmolch, ne. Wie ging es denn weiter in der aktuellen Folge? Ja, für mich ist das alles nur so ein buntes Wirrwarr in meinem Kopf aus, da beschwert sich der, da beschwert sich der, da ist das nicht in Ordnung, da ist die hinterfotzig, also... Was heute alles passiert ist, das kann ich gar nicht so genau in Worte fassen. Ist das schwierig. Ist schlecht, das ist ein Podcast, deswegen solltest du es nach Möglichkeit in Worte fassen. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, Popoklatsche von Hubert gegen Ela, was war da denn los? Ja, anscheinend hat er ihr einfach freundschaftlich auf den Po geklatscht und sie hat das ein bisschen anders definiert als er, weswegen er auch gleich den mitfühlenden Hubert rausgelassen hat mit, ja, die Ela... Die ist ja auch türkischstämmig und da die Türken ein anderes Weltbild haben von Frauen. Oh Gott. Weswegen sie auch beim Bachelor war. Oh, das war so schrecklich. Also, Hubert K. hat bewiesen, dass die Türken in Deutschland noch nicht voll integriert sind, scheinbar. Also, diese Ansicht. Oh Gott, das tat weh. Das tat doch wirklich beim Gucken weh. Aber Hubert K. tut ja eigentlich immer weh. Also, hier hat Sat.1 wirklich eine gute Wahl getroffen, den... Jetzt habe ich fast Dschungel gesagt, in den Big Brother, in das Big Brother Haus zu stellen. Hätte man am Anfang gar nicht erwartet, aber egal, was er sagt, es ist immer lustig. Ich habe immer noch ein bisschen Mitleid mit ihm, nicht weil ich ihn irgendwie so sympathisch finde, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, dass er ein armer, alter, verwirrter Mann ist, der eigentlich sich nicht wirklich dem bewusst ist, was er da drin eigentlich macht und was er da sagt. Ja, okay, also er hat ja scheinbar immer noch nicht verstanden, wie die Sendung funktioniert, da er wie immer nachfragen musste, dass wieder nur einer in den Keller gewählt wird und einer nur hochkommt und dass Freitag schon die ersten Bewohner rausgewählt werden. Also das waren für ihn alles wohl Neuigkeiten. Also ich weiß, ich möchte ihn eigentlich auch nicht auf den Keller loslassen. Ich hoffe mal, dass er noch relativ lange oben bleibt, weil für mich ist es so, dass ich eine, ja, emotionale Bindung zu dem Team unten entwickelt habe, dass ich mich ein bisschen mit denen identifizieren kann und mir einfach nur so denke, oh, die da unten und wirklich auch Aggressionen gegen die oben habe, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass es Team Böse und Team Lieb. So in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich würde jetzt nicht Team Böse gegen Team Lieb sagen, sondern Team Dekadenz gegen Team arme Schweine. Wobei ja Janina Josefian mal wieder von sich reden zeigt, indem sie, naja, sagen wir mal, tickig sind. Aber da hatte sie jetzt ja eine gute Mitstreiterin, nämlich Claudia Effenberg. Oh, die Claudia. Ich meine, ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich ein bisschen Aggression gegen sie habe. Das wurde heute nicht besser. Also ich habe sie richtig gegönnt, wieder nach unten zu gehen. Und vor allem auch denen oben. Ich meine, das sind schon wirkliche Kameradenschweine, ja? Also, nee. Ich finde ja, wenn eine Person sagt, es geht ihr beschissen, sie dann nicht hochgewählt wird, dann ist die Person wahrscheinlich beschissen. Das war ja besagte Janina. Und ich hatte es allerdings, ich wäre auch so ein Egoisten-Kameradenschwein, um ganz ehrlich zu sein. Also, ich würde die auch nicht bei mir oben haben wollen, die Janina. Also, die zickt ja nur ohne Ende rum. Es gab ja auch noch andere Kandidaten als Janina. Also, ich weiß nicht, die sitzen da halt auch schon echt seit 5 Tagen drin und Claudia seit einem und macht jetzt einen auf... Oh mein Gott, es war so schlimm, die schlimmste Erfahrung meines Lebens und bla, haben wir eigentlich alle gesehen. Also, wäre ich in der Rolle der oben gewesen, ich hätte jetzt mal jemanden hochgeholt, der eben auch schon seit dem Anfang da drin sitzt, aber da zeigt sich vielleicht auch nur wieder meine gute Seite, die andere Menschen nichts Böses möchte. Und die Härte von Paul Janke, denn er hatte es in der Hand am Ende, als die Wahl war zwischen Claudia Effenberg und... Alexandra Rietz, wer von den beiden nach oben sollte. Und es gab 3 Stimmen für Claudia Effenberg, 2 für Alexandra Rietz Und was macht der Paul dann? Er hat es in der Hand. Und was macht er? Paul wählt Janina. Paul wählt Janina, aber warum? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich hatte eigentlich ein bisschen das Gefühl, dass er das Ganze nicht so verstanden hat. Ich glaube, der hat das intellektuell nicht verarbeiten können, was da jetzt wirklich abgeht. Das glaube ich nicht, aber er wollte einfach seine eigene Meinung durchsetzen, allerdings die einfach überhaupt gar nichts gebracht hat. Und da hat Ronald Schill ausnahmsweise was Wahres gesagt, du hast es in der Hand, du bist jetzt für die Gruppe zuständig, du entscheidest denn. In der Tat war es so, er hatte die letzte Stimme und er hätte das Unentschieden erreichen können, aber er hat sich dagegen entschieden. Vielleicht ist Paul Janke der gute Mensch im bösen Körper, nee, andersherum, der böse Mensch im guten Körper, der Alexander Rietz gar nicht helfen will, sondern Team Effenberg ist, wer weiß. Das wird sich vielleicht auch noch die nächsten Tage zeigen, wer dieser Paul Janke ist. Aber er ist überraschend sympathisch. Nee, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, naja, dass er einfach ein bisschen blöde war. Aber ich glaube, der gute Ronald, ich glaube, das war der gute Ronald, hat es mit der Entscheidung zwischen Loyalität, reden ist schwer, es ist schon spät, und Gerechtigkeit ganz gut auf den Punkt gebracht. Was er allerdings unter Gerechtigkeit versteht, das weiß ich nicht so ganz, aber wenn man es ein bisschen aus dem Kontext reißt und mal vergisst, von wem das Zitat kommt, passt eigentlich ganz gut auf die Situation. Wir haben keine Demokratie, es ist eine Monarchie. Das hat der Wendler gesagt. Allerdings, wie mich ein User auf Twitter gewiesen hat, war das total aus dem Kontext zusammengerissen. Mir egal. Der Wendler ist einfach böse, oder? Also momentan hält sich mein Wendler-Hass in Grenzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er der Böse in dieser Staffel ist. Also nicht? Da haben die genug andere böse Menschen gefunden, dass der Wendler ein bisschen abgeschwächt wird. Ja, natürlich. Also Ronald Schill ist der Oberböse. Da würde ich mal vermuten, Claudia Effenberg, die am Anfang die ersten 2 Tage noch so eine Art Obermutti gezeigt hat und das auch verkaufen konnte, von der zeigt sich jetzt auch das wahre Gesicht, dass sie halt eben doch ja, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist, auch wenn sie getan hat, mir wäre es dann doch lieber, wenn die Janina hochgeht, die hat ja so gelitten, aber am Ende war sie doch ganz froh, dass sie es selber war, nicht wahr? Ja, ich glaube, an ihrer Stelle wäre eigentlich jeder froh gewesen, obwohl, ich meine, sie hatte ja gleich gesagt, ja, ich würde natürlich auch gerne nach oben, aber, das Aber war für die Zuschauer. Und der Wendler hat sich ja auch hingestellt und gesagt, ja, also, hol doch die Janina nach oben, ne, ist alles okay, ich bleib jetzt noch ein bisschen. Ihm glaube ich da nicht so ganz, ich glaube, er hat das auch mit einkalkuliert, dass es vielleicht auf die Zuschauer ein bisschen besser kommt, weil er natürlich auch gerne gewinnen möchte, ist ja klar, jetzt wo er als Dschungelmamme dasteht. Aber ihm kaufe ich das trotzdem immer noch mehr ab als Claudia. Ich weiß nicht, wieso. Er ist einfach todehrlich. Er ist ein Arschloch und er steht dazu. Man kann es nicht anders sagen. Oder? Deswegen habe ich jetzt auch nicht widersprochen. Also, ja doch, das hast du schön gesagt. Was ist dir denn heute noch so aufgefallen? Ja, dass sich diese Charaktere doch jetzt ein bisschen wandeln. Also, ich glaube, da kommen schon so die ersten vom Freiheitsentzug entstandenen Auswüchse des Charakters zustande, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Also Claudia wird richtig bitchig, Janina auch, Mia wird vielleicht ein bisschen weinerig, heulig, zickig. Und dann gibt es einfach noch so die Menschen, die einfach noch vollkommen entspannt sind und denen das eigentlich, ja, ziemlich am Arsch vorbeigeht, wie Alexandra, wie Aaron. Ja, Liz, wie... Ich glaube, das war's eigentlich. Ich glaube, der Rest hat schon ein bisschen Probleme damit, mit der Situation. Von denen sieht man auch einfach gar nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was ich bis jetzt von Alexander Rietz gesehen habe. Also, mehr so ein ewiger Schatten im Hintergrund. Also, wirklich viel gesehen habe ich von der noch nicht. So, die Tanja des Big Brother. Ja, genau. Also, die ewige Tanja Schumann. Wer weiß, ob Alexander Rietz noch langsamer werden wird. Aber, was sich für mich jetzt auf jeden Fall abzeichnet... Promi Big Brother ist härter als der Dschungel tatsächlich. Also zumindest wenn man unten im Keller ist oder vielleicht sogar allgemein auch, weil die zerreißen sich ja viel schneller und noch viel heftiger als im Dschungel. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass sie in 2 Gruppen aufgeteilt sind. Ich glaube, so diese Anfangsgruppen waren noch ganz gut und haben noch zu relativer Harmonie geführt. Aber jetzt, wo das alles ein bisschen zermischt wird, ja, da wird es dann doch schlimm. Meinst du? Also ich habe eine böse Vermutung oder eine Angstvermutung, dass es jetzt so einen ewigen Kreislauf geben wird von Claudia Effenberg wird hochgeholt und Claudia Effenberg wird runtergewählt. Vorteil für alle, nämlich die oben können oben bleiben, ihren Egoismus befriedigen und ja, die unten haben dann Pech. Glaubst du, das könnte passieren? Nein, das glaube ich nicht, weil ich denke mal, die oben haben jetzt langsam gelernt, wenn sie Claudia hochholen, die wird gleich wieder runtergeschickt. Ich meine, das denke ich mal, müssen auch die langsam wissen, dass es in jeder Show so ein bisschen denjenigen gibt, der immer zu den Dschungelprüfungen gewählt wird. Ein Opfer. Der, genau, dass es immer ein Opfer gibt. Und das ist in dem Fall halt Claudia. Und ich meine, sie macht sich auch selber zum Opfer. Ich glaube, so dumm sind die nicht nochmal. Dass die praktisch diese Chance vergeuden, jemanden hochzuholen. Die Frage ist jetzt natürlich, macht sie das bewusst oder ist sie einfach so dösig? Claudia? Ja, nee, ich glaube, das ist einfach ihr Charakter. Ich glaube, die versteht auch nicht, dass sie sich ein bisschen zurückhalten muss. Sie vielleicht ein bisschen netter, wirklich auf die Zuschauer wirken muss, damit sie nochmal die Chance hat, da hochzukommen, ohne gleich wieder runtergeschickt zu werden. Aber ich glaube, so dieses logische Denken hat bei ihr so ein bisschen ausgesetzt und die dreht jetzt einfach nur noch durch. Aber wir wissen ja, sie hat ihrer Tochter ja versprochen, dass sie das durchzieht, dass sie sich nicht blamiert. Und sich nicht nackt auszieht. Das hat sie auch ihrer Tochter versprochen. Ja, dafür müffelt sie halt und wird die da unten... Ich denke nicht, dass sie so schnell wieder da hochkommt. Ich weiß nicht. Also wenn jetzt die Zuschauer wieder Claudia hochholen würden, wäre es nochmal lustig, die wieder nach unten zu schicken. Aber es hängt jetzt, glaube ich, davon ab, wie sie sich in den nächsten Tagen verhält, oder? Ja, aber ich denke nicht, dass sie sich anders verhalten wird. Ich denke eher, dass sie bei ihrer Einstellung bleibt und vor allem, wenn sie jetzt nochmal im Keller sein muss, ich glaube, die ist richtig angepisst und ich glaube, das wird sie auch an den anderen auslassen. Ich meine, unten im Keller ist ja auch genug, Beef-Potenzial. Ich meine, Nina ist unten, der Wendler ist unten. Ich glaube, bei Aaron passiert auch noch was. Also, das wird noch lustig. Ja, vor allem, was mir so, also, für wen hast du abgestimmt? Du hast für keinen abgestimmt, weil dein Handy kaputt ist. Genau. Und ich habe ausnahmsweise für die Effenberg gestimmt, einfach weil ich auch diesen Running Gag, wahrscheinlich haben 70% für die Effenberg gestimmt. Aber ich würde ja am liebsten Ronald Schill bestrafen, aber kann man Ronald Schill bestrafen? Ich glaube ja, wie ich ja gestern schon gesagt habe, der hätte Spaß da unten. Der hätte da richtig Spaß dran, einfach den Mädels beim Duschen auf die Titten zu gucken, oder? Ich glaube, dem ist es auch relativ egal, ob er jetzt unten ist, ob er jetzt oben ist. Mit dem Essen hat er vielleicht ein bisschen Probleme, aber der zieht einfach seine Schill-Show ab. Ja. Krapscht ein bisschen, klotzt ein bisschen, macht ein bisschen sexistische Kommentare und lässt sich da gut gehen. Also ich glaube, um den aus der Fassung zu bringen, da braucht man schon einiges. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz über Jürgen Schropp sprechen. Seine Moderationsfähigkeiten, ich würde mal sagen, die sind schon besser geworden jetzt mit der dritten Ausgabe. Aber die Witze, die brauchen Mickey Beisenherz einfach. Es ist so schrecklich. Er dreist einen Witz und dann kommt so Mitleidsklatschen. Aber wenigstens noch selbstkritischer Kommentar. Ich weiß, meine Witze sind gut. Kann man da noch was besser machen? Ja, also ich finde, er stört nicht. Mehr kann ich zu ihm auch nicht sagen. Also letztes Jahr habe ich es ja nicht so verfolgt, aber ich glaube, Oliver Pocher in Kombination mit Cindy aus Marzahn war doch einiges schlimmer. Da bin ich jetzt ganz froh, dass es so gekommen ist. Man hätte natürlich vielleicht eine bessere Wahl treffen können, vielleicht einen besseren Witzeschreiber. Aber so oft sieht man den Mann auch nicht und so. Jetzt kann er langsam mal die Telefonnummer, jetzt weiß er langsam mal, wie die Nummer für die SMS sind. Ich glaube, das drängt sich noch ein. Also ich glaube nicht, dass er jetzt der Top-Moderator wird. Das sind, glaube ich, nicht seine Qualitäten. Aber ja, ich denke, das bringt er ganz solide da über die Bühne. Das denke ich auch. Hast du noch irgendwas für heute? Nein. Nein. Nein, ich würde vielleicht gerne nochmal auf den Penis von Hubert zu sprechen kommen. Einfach nochmal dran erinnern, wie schön diese Situation doch war. Der verwirrte, arme, alte Mann, dem nicht auffällt, dass er kein Höschen trägt. Aber schön war der Penis nicht. Also, was man erkennen konnte, sah ja mehr wie so eine Presswurst aus. Aber ich glaube, wir sollten uns auch unser Niveau bewahren und nicht so viel über Penisse reden und mehr uns darauf konzentrieren. Über Brüste. Mehr über Brüste, das ist niveauvoller. Reden wir mehr über Brüste. Okay, dann war das für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter @herrlanger und @kanuhipster. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.